als hätten wir nicht schon genug Feuer gehabt. Recriso, Recriso, rief er, und im Spiegel erschien eine alte Zigeunerin. Nee, nee, nee, nee. Felicio Bachal, wie geht's da? Recriso, er ist da. Er? Er. Er? Ja, er. Nee, nee, Bachal, nee, nee, was machst du Dummheten? Was macht er? Er will meine Finger abbeißen und sie mir in die Ohren stopfen, bis mein Kopf platzt. Soll ich kommen, Bachal? Das geht nicht, das Kästchen steht im Salzkreis und er stapft auf und ab. Gut, gut, nein, ich mein nix gut, er Salzkreis gut. Nee, nee, Bachal. Was soll ich tun? Hast du Angst? Nein. Ich will zwar nicht meine Finger im Kopf haben, aber Angst habe ich nicht. Komisch, komisch. Er kann nur auf Boden der Angst sich bewegen. Dann blickte er die Schuhe an. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Ihr seid es. Ihr habt die Angst, die er ausnutzt. Und du? Dann blickte er Madame Flamm an. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Überwinde die Angst und dann Posterei Blender. Okay, danke, Recriso. Bachel. Ja? Viel Glück. So, wir brauchen einen Plan. Ja, ein Plan ist immer gut. Was ist Posterei Blender? Das ist Zigeunersprache. Blender heißt Spiegel und Poster heißt gehen. Der Gang durch den Spiegel. Du kannst durch einen Spiegel gehen? Ja, einmal habe ich es bereits getan. Es ist sehr gefährlich. Die Spiegelwelt verbindet alle Orte mit Spiegeln. Und verbrennt man Schwefel vor dem Spiegel, öffnet sie sich und man kann hindurchgehen. Aber es ist sehr gefährlich. Geht der Schwefel aus oder noch schlimmer, wenn der Spiegel bricht, während man in der Spiegelwelt ist, bleibt man für 7 Jahre gefangen. Deswegen 7 Jahre Pech, wenn ein Spiegel bricht. Genau. Außerdem ist in der Spiegelwelt alles anders. Oben ist unten, unten ist oben, rechts ist links und links ist rechts. Das Gefährlichste sind die Spiegelwesen. Sie treten in verschiedenen Gestalten auf und versuchen, einen zu verführen, stehen zu bleiben. Denn wenn man steht, können sie sich an einen heften, um zu versuchen, mit dem Spiegelgänger den Ausgang zu finden. Wenn sie einen packen, kann man den Ausgang nicht mehr erreichen, bevor der Schwefel abgebrannt ist. Es ist sehr gefährlich. Wir gehen jetzt mal da ganz stark davon aus, dass du barfuß durch den Spiegel gehst. Ihr kleinen Schisser, habt uns die Misere eingebrockt. Eigentlich müsstet ihr alleine durch den Spiegel gehen. Nö. Braucht ihr auch nicht. Ihr habt einen ganz anderen Job bei der Teufelsaustreibung. Felicio, weißt du, was wir jetzt verstanden haben? Was denn? Wir hätten einen Job bei der Teufelsaustreibung. Da habt ihr richtig gehört. Und du auch. Was? Er blickte zu Madame Flamm. Genau, ihr habt ihn mit eurer Angst angelockt und jetzt müsst ihr eure Angst überwinden, damit wir ihn loswerden.